Minister im Kanzleramt wird Rudolf Seiters, bisher Geschäftsführer der Unionsfraktion. Innenminister wird Wolfgang Schäuble, bis jetzt Kanzleramtsminister. Neuer Finanzminister wird Theo Weigel, der CSU-Vorsitzende. Verteidigungsminister wird Gerhard Stoltenberg, bis jetzt Chef des Finanzressorts. So viel scheint zur Stunde sicher zu sein. Offen ist, ob Friedrich Zimmermann das Verkehrsministerium übernimmt oder das Bauministerium oder ob er ganz ausscheidet. Offen ist auch, ob das innerdeutsche Ministerium einen neuen Chef bekommt. Zur Disposition steht schließlich das Bundespresseamt, das zu einem Ministeramt aufgewertet werden könnte. Anwärter ist Entwicklungshilfeminister Hans Klein, der den Beruf des Journalisten gelernt hat. Trotz der unübersehbaren Schwierigkeiten, und glauben Sie mir, ich bin Spezialist für Schwierigkeiten. Im Buch der Kanzler steht er schon jetzt, der Spezialist für Schwierigkeiten. Über sein neuestes Kapitel aber werden die Historiker erst später urteilen. In etwa 7 bis 8 Jahren sollte die umstrittene Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf in Betrieb gehen. Die großen Proteste gegen dieses ca. 8 Milliarden Markprojekt, vor allem aus der bayerischen Bevölkerung ringsum, stießen bei den Wackersdorf-Managern immer wieder auf taube Ohren. Wenn Wackersdorf nicht fertiggestellt würde, dann stünden eines Tages die bundesdeutschen Kernkraftwerke still. So klang es immer wieder aus der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung. Denn wohin sonst? Mit den Kernbrennstäben. Vielleicht gegen einen entsprechenden Aufschlag ins Ausland. Genau das schlug heute die Führung des zweitgrößten bundesdeutschen Energiekonzerns Feber vor. Die Feber ist bereit, wenn die Regierungen in Paris und in Bonn mitziehen, sich an einer Wiederaufarbeitung in Frankreich zu beteiligen. Das hätte sich in Bonn wohl keiner träumen lassen, dass das einstige Staatsunternehmen Feber seine kürzliche Privatisierung mit einem Dolchstoß in den Rücken der Bonner Energiepolitik zelebriert. Robert. Wir haben das Angebot bekommen von der französischen Gesellschaft Cogéma, uns Ende der 90er Jahre der Bundesrepublik, der Kernkraftindustrie in der Bundesrepublik, eine Kapazität von 400 Tonnen pro Jahr für die Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennstäbe zur Verfügung zu stellen. Zu wirtschaftlich äußerst interessanten Bedingungen. Von dem Hintergrund, dass wir in Wackersdorf aktuell noch keine gesicherte Grundlage haben, scheint uns das Angebot so interessant zu sein, dass wir ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, das eine Reihe von Bedingungen enthält. Die wichtigste Bedingung, und daran liegt mir nun ganz besonders, dies festzustellen, ist, dass die Regierungen in Paris und in Bonn einer solchen Arbeit, einem solchen Vertrag, der dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate auszuarbeiten wäre, ihre Zustimmung geben. Ja, und diese Verhandlungen, die würden nächste Woche auf höchster Ebene stattfinden. Regierungschef Mitterrand, Staatspräsident Mitterrand und Helmut Kohl wollen sich angeblich über dieses Thema unterhalten. Welche Konsequenzen der Ausstieg aus einer Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf haben könnte, lässt sich zur Stunde also noch nicht ganz absehen. Hintergründe zum Thema Wackersdorf vor dem aktuellen Vorstoß der Feber nun von Joachim Horn. Abgebrannte Brennelemente kann man nur auf zweierlei Wegen entsorgen. Entweder man bringt sie in ein Endlager ein oder man arbeitet sie wieder auf für eine erneute Verwendung in Kernkraftwerken. Ein Endlager gibt es bis heute nicht in der Bundesrepublik. Die Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus sämtlichen deutschen Kernreaktoren wird seit Jahren im französischen La Hague vorgenommen. 1979 haben sich Bund und Länder gemeinsam darauf geeinigt, ein nationales Entsorgungskonzept umzusetzen mit dem Bau einer eigenen Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Die entsprechende Technologie ist in der Bundesrepublik seit 1971 vorhanden. Seit damals arbeitet eine Versuchsanlage in der Kernforschungsanlage Karlsruhe. Die Baukosten für Wackersdorf werden auf 7 bis 10 Milliarden Mark geschätzt. Die politischen und juristischen Auseinandersetzungen rund um die Wiederaufarbeitungsanlage haben die Bauarbeiten immer wieder verzögert. Für die Energieversorgungsunternehmen anscheinend ein unhaltbarer Zustand. Denn die Verträge mit der französischen Firma Cogéma, also dem Betreiber der Anlage von La Hague, laufen 1993 aus. Kernkraftwerke dürfen aber nach dem deutschen Atomgesetz nur betrieben werden, wenn die Entsorgung gesichert ist. Was also, wenn sich die Fertigstellung von Wackersdorf weiter verzögert hätte oder gar politisch nicht mehr durchsetzbar gewesen wäre? Der Feber-Konzern als Hauptaktionär der Gesellschaft für Wiederaufarbeitung hat jetzt die Konsequenzen gezogen. Es gibt detaillierte Pläne über die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Kojima, insbesondere bei der Wiederaufarbeitung auch über das nächste Jahrzehnt hinaus. Allerdings muss das erst noch von der französischen Regierung und von der Bundesregierung abgesegnet werden. Beide Seiten werden das schon bei den nächsten deutsch-französischen Konsultationen am 19. und 20. April auf der Tagesordnung haben. Die Feber muss sich jetzt aber schon Gedanken darüber machen, was denn nun aus dem begonnenen Bau in Wackersdorf werden soll. Im Gespräch ist die Umwidmung in ein atomares Zwischenlager. Die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf ist aber auch eng mit dem Schicksal des schnellen Brüters in Kalka verknüpft. Ob das Aus für Wackersdorf auch das Aus für Kalka bedeutet, diese Frage muss als nächstes beantwortet werden. Ein Bericht von Joachim Horn. Offenbar Sympathisanten der RAF verübten heute zwei Brandanschläge. Zunächst brannte es nachts in Münster in einem Gebäude der AEG. Gegen 10 Uhr am Vormittag flogen dann Molotow-Cocktails in die Räume der Frankfurter Wertpapierbörse. Seit einer guten halben Stunde stellt sich der Kanzler in Bonn Journalistenfragen zu alten und neuen Namen und was politisch sich damit verbindet. Schon vor Ostern hatte der in Bedrängnis geratene Bonner Regierungschef dieses Kabinettsrevirement angekündigt. Während seiner Abspeckkur im Österreichischen waren die Spekulationen über Namen und Personen ins Kraut geschossen. Der Kanzler musste schnell handeln. Aber das war wieder einmal schwieriger als erwartet. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, den Kohl gerne von diesem Posten abgelöst und in die Kabinettspflicht genommen hätte, holte sich Rückendeckung an der CDU-Parteibasis und ließ seinen Vorsitzenden abblitzen. Und CSU-Chef Theo Weigel, auch wenn er sich dem Kanzler kaum verweigern konnte, verlangte für seinen Eintritt in Kohls Regierungsmannschaft einen politischen Preis. Die Rücknahme der umstrittenen Quellensteuer, auf die wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen werden, ist da nur ein Stichwort. Ich höre Sie, Herr Baum. Ja, wir haben schon einen ersten Versuch hinter uns, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich will nicht nochmal wiederholen, nur zwei Namen nennen im Zusammenhang mit der Kabinettsumbildung. Heiner Geißler, der seinem Parteivorsitzenden eine Absage erteilt hat, und CSU-Chef Theo Weigel, der wohl eintreten wird, in die Regierungsmannschaft als künftiger Finanzminister. Pressekonferenz des Bundeskanzlers, die Sie verfolgen, läuft zurzeit noch. Was sind die weiteren wichtigen Namen? Ja, es gibt also diese zwei wichtigen Personalien, die in den letzten Tagen immer wieder gehandelt wurden. Die hat auch der Bundeskanzler, als er seine neue Kabinettsliste vorlas, an den Anfang gestellt. Für die weitere Arbeit der Koalition und auch der Bundesregierung ist es sehr wichtig, dass der Vorsitzende der CSU, Dr. Theo Weigel, in das Bundeskabinett eintritt. Und zwar in einem Ressort von herausragender Bedeutung. Ich habe ihm deshalb angeboten, das Amt des Bundesministers der Finanzen zu übernehmen. Theo Weigel hat das Angebot angenommen. Ich bin überzeugt, dass er dieses Amt in einer ganz ausgezeichneten Weise wahrnehmen wird. Ebenso wichtig ist, dass Dr. Gerhard Stoltenberg an herausgehobener Stelle Mitglied der Bundesregierung bleibt. Gerhard Stoltenberg hat bei der Sanierung der Staatsfinanzen und bei der Durchsetzung der großen Steuerreform ausgezeichnete Arbeit geleistet. Dafür danke ich ihm. Jetzt soll er eine neue, schwierige Aufgabe übernehmen, das Amt des Bundesministers der Verteidigung. Ja, und der bisherige Verteidigungsminister Rupert Scholz scheidet aus dem Kabinett aus und kann seiner Professur in Berlin als Verfassungsrechtler wieder nachgehen, wenn er will. Der Bundeskanzler dankte Rupert Scholz ausdrücklich und er wurde auch im Laufe der Pressekonferenz gefragt, warum er denn Rupert Scholz entlassen habe. Bis vor kurzem habe er doch noch von ihm als einem ausgezeichneten Verteidigungsminister gesprochen und dazu Kohl. Ich bin weiterhin der Meinung, dass der Kollege Scholz, der auf der Harte eine wirklich wichtige Arbeit geleistet hat unter ganz schwierigen Verhältnissen. nicht mehr im Kabinett vertreten sein wird Wohnungsbauminister Schneider. Aber Kohl sagte, er werde ihm zur Seite stehen. Schneider wird Kohl zur Seite stehen bei den großen Bauprojekten des Bundes in Berlin und Bonn, wo es um nationale Museen geht, um es mal so zu formulieren. Das Amt des Bundeswohnungsbauministers wird von einem Kabinettsneuling übernommen, nämlich von der 38-jährigen Diplom-Volkswirtin Gerda Hasselfeld aus Straubing in Niederbayern. Die Personalarchive haben da noch nicht sehr viel dazu zu sagen. Sie ist da als CSU-Abgeordnete im Bundestag und da wohl das jüngste Mitglied der Fraktion. Neu im Kabinett wird auch als Kanzleramtsminister der Jurist Rudolf Seiters sein, der sich das Vertrauen Helmut Kohls als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion erarbeitet hat. Ein wichtiges Amt, dieser Koordinator der Kanzleramtspolitik. Und damit sind wir bei dem Teil der Kabinettsumbildung, den man vielleicht mit Stühlerücken bezeichnen kann. Kanzleramtsminister Schäuble wird Bundesinnenminister, der bisherige Innenminister Zimmermann wird Verkehrsminister, der bisherige Verkehrsminister Warnke wird Entwicklungshilfeminister, das Amt hatte er ja schon mal inne, und der bisherige Entwicklungshilfeminister Klein wird als Informationsminister, also Regierungssprecher. Und das ist in der Tat etwas Neues, dieses für die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung so wichtige Amt, das bisher von Staatssekretär Ost geleitet wurde. Es wird also aufgewertet und Ost selbst, so sagte der Kanzler, soll ihm als dem Bundeskanzler als Wirtschaftsberater nach wie vor zur Seite stehen. Eine wichtige Frage, die bei Ihnen schon anklang, Herr Baum, mit einer Person befasst, die also nicht im Kabinett ist, nämlich CDU-Generalsekretär Geißler. Dazu Helmut Kohl. Wissen Sie, dass ich Heiner Geißler das Angebot gemacht habe, dass er in die Bundesregierung eintritt. Er hat aus seinen Gründen sich dafür entschieden, das nicht zu tun. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Das ist also eine ziemlich nüchterne Antwort des Kanzlers, der übrigens seine Kabinettsumbildung, es war ja keine Reform, eine Umbildung, folgendermaßen selbst kommentierte. Ich finde, das ist eine gesunde, vernünftige Mischung zwischen erfahrenen Parlamentariern, die hohes Prestige und Ansehen haben, und auch eine ganze Reihe von jungen Leuten. Wir haben ja eben gerade mit Ihrer Kollegin uns darüber unterhalten. Über sein Schicksal, Robert Scholz. Doch hören Sie den Beitrag von Peter Quay. Mehr als 10 Gewinner hat die neue Kabinettsliste in Bonn, aber auch 6 Verlierer oder Opfer, 3 davon für wahrscheinlich alle Zeiten. An erster Stelle steht der blendende Jurist und bisherige Verteidigungsminister Rupert Scholz, CDU, mit gerade 51 Jahren. Kanzler Helmut Kohl holte den Professor erst im vorigen Jahr aus dem Berliner Senat, aber schon bald zeigte sich, dass der neue Verteidigungsminister sowohl in seinem Amt auf der Bonner Harthöhe, aber auch im Verhältnis zu der mächtigen CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht das richtige Händchen hatte. Dort hagelte es schon bald Vorwürfe wie arrogant, rechthaberisch und unmenschlich. Es waren nicht einmal die Sachthemen, die Scholz gegen die Fraktion und gegen seine Mitarbeiter im Ministerium aufbrachten. Die Probleme hatte er vom Vorgänger Manfred Wörner geerbt, Modernisierungsfrage der Kurzstreckenrakete, Wehrdienstzeit. Dazu kamen die Flugzeugunglücke verbunden mit der Tiefluchtdiskussion. Und auch hier zeigte Scholz keine politischen und diplomatischen Tugenden wie Einfühlsamkeit und in den Trauerfällen Mitempfinden. Scholz ist in erster Linie menschlich gescheitert. Der 46 Jahre alte Regierungssprecher Friedhelm Ost scheiterte an dem Problem, dass die Regierung Kohl seit der Wende 1982 beschäftigt, der Darstellung der Regierungspolitik. Es fehlte ihm an persönlicher Ausstrahlung, aber auch an schnellen Informationen, mit denen er die Bonner Journalisten hätte zufriedenstellen können. Aber diese Informationen bekam er nicht, weil Kohl keine Zeit dafür hatte und hat. Da hilft es auch nicht, wenn Ost darauf hinweist, dass er immerhin länger als die meisten Vorgänger im Amt war, fast 4 Jahre. Am Nachfolger Johnny Klein wird sich zeigen lassen, ob in der Selbstdarstellung überhaupt etwas besser gemacht werden kann. Ost weicht diese Hoffnung des Kanzlers vielleicht auf den Posten des Intendanten der Deutschen Welle. Wohnungsbauminister Oskar Schneider, 61, machte einen unverzeihlichen Politikerfehler. Er widmete sich der klassischen Bildung und vernachlässigte Imagepflege in der Bonner Politiker- und Diplomatenszene. Dazu kam aktuell, dass die CDU in Berlin und Hessen Wahlen verlor, weil sich das Bewusstsein eines wachsenden Bedarfs an billigen Wohnungen eingeschlichen hatte, den der Minister nicht befriedigen konnte. Versagt hat Schneider eigentlich nicht, er wurde zum Opfer, weil seine Aufgabe ins Gerede gekommen war. Gerhard Stoltenberg und Fritz Zimmermann als neue Verteidigungs- und Verkehrsminister eckten öfter an, als dem Kanzler lieb war. Stoltenberg durch die schlechte Präsentation der als Jahrhundertwerk geplanten Steuerreform, Zimmermann durch Halsstarrigkeit im Umgang mit den Koalitionspartnern und den Themen der inneren Sicherheit und den Ausländerproblemen. Auch bei diesen beiden entschieden mehr menschliche Unzulänglichkeiten als mangelnde Sachkompetenz. Der letzte Verlierer ist der beamtete Staatssekretär Professor Waldemar Schreckenberger, der Kohls Kanzleramt mehr als einmal chaotisch verwaltete. Er verschwindet wohl für immer aus den Sphären der politischen Macht. Nun also hofft man in der Koalition, die Bedingungen zum Start in die neu bevorstehenden Wahlkämpfe verbessert zu haben. Freilich sind heute nur neue Akzente in der Politik der Bundesregierung angekündigt worden. Aber auch im Blick auf einige bisher ja in der Koalition kontroverse Themen, ich denke zum Beispiel an die Wehrdienstverlängerung, gibt es nun mehr Harmonie oder mehr Streit? Ich glaube, dass nicht nur das Problem zwischen CSU und FDP die zukünftige Auseinandersetzung bestimmen wird, sondern eher noch die Differenz innerhalb der CDU. Das Bemerkenswerteste ist, dass Herr Geißler dem Kanzler einen Korb gegeben hat und noch dadurch einen draufsetzt, dass er generös erklärt, dass der Kanzler sicher sein könne, dass die CDU seine Kabinettsumbildung unterstützt, wie ich hier lese in einer AfP-Meldung. Es ist ja schon interessant, dass der Generalsekretär dem CDU-Vorsitzenden erklärt, man würde seine Kabinettsumbildung unterstützen. Was die FDP und die CSU angeht, so wird natürlich der Konflikt eher stärker werden, denn jeder der beiden Partner möchte sich ja im Hinblick auf die kommenden Wahlauseinandersetzungen profilieren. Aber das Bedauerliche ist ja, dass mit der Zuweisung neuer Aufgaben an alte Gesichter keine politisch-innerliche Veränderung angekündigt worden ist. Die Wehrdienstverlängerung wird nicht zurückgenommen oder man kann es auch im Hinblick auf die Tiefflüge so ironisch darstellen, die politischen Tiefflieger bleiben, also bleiben auch die Tiefflüge. Aber zumindest an der Abschaffung der Tiefflüge wäre die Bevölkerung interessiert. Welche Rolle wird denn Theodor Weigel nun spielen, ein Nebenkanzler? Er war ja schon in den letzten Monaten einer der entscheidenden Männer der Koalition. Insoweit übernimmt er jetzt ein Ministerium. Aber auch hier trifft die Analyse zu, dass er bisher die Politik ja in entscheidenden Funktionen mitgestaltet hat. Fazit aus meiner Sicht, es sind einigen Frauen und Männern andere Aufgaben zugewiesen worden als bisher. Aber man kann nicht im Mindesten erkennen, dass die Politik sich ändert. Der Protest der Bevölkerung in Wahlen richtet sich aber gegen die Politik der Regierung Kohl. Unterdessen ist es zwischen CDU und CSU, zwischen Bonn und München zu offenkundiger Verstimmung gekommen. Der Grund: unterschiedliche Bewertungen der Kontakte des Energiekonzerns FEBA mit dem französischen Nuklearunternehmen Cogéma und damit der Zukunft des Nuklearentsorgungsprojektes Wackersdorf. Die Kabinettsreform machte es möglich. Plötzlich kam Bewegung in die Bonner Politik. Es sieht so aus, als würde die Quellensteuer wieder abgeschafft. Die Wehrdienstverlängerung ist bereits vom Tisch. Die Ausländerpolitik wurde plötzlich in Worte gefasst, die ein Innenminister Zimmermann wahrlich nicht mitgetragen hätte. Bewegung also, wenn auch die Begründungen der Politiker für diese Kurswechsel eher abenteuerlich klingen. So soll der Bundeskanzler einen Tobsuchtsanfall bekommen haben, als sich das Büro des Generalinspekteurs der Bundeswehr danach erkundigte, welche neuen Zahlen zu den Wehrpflichtigen denn dem Bundeskanzleramt bekannt geworden seien, die als Begründung für die abgeschmetterte Wehrdienstverlängerung angeführt wurden. Nach all den Manövern vor der Kabinettsumbildung, in all dem Hin und Her um die Korrekturen der Regierungspolitik, das mindestens noch bis zum kommenden Donnerstag, den Tag der nächsten Regierungserklärung, andauern wird. In all diesen Wirren zeichnet sich immer deutlicher folgende Einsicht ab. Wenn Bundeskanzler Helmut Kohl nach der hessischen Kommunalwahl mit ihren für die Union niederschmetternden Wahlergebnissen ein paar Tage länger die Nerven behalten und einfach gar nichts getan hätte, wie es ja angeblich seine Stärke ist, er stünde gewiss nicht schlechter, heute vielleicht sogar immer noch etwas besser da. Die Wochen seit dem Osterurlaub haben jedenfalls die Bonner Koalition erst einmal weiter abgenützt, statt ihr neuen Schwung zu geben. In der politischen Tradition der Bundesrepublik sind Regierungsumbildungen aus den verschiedensten Gründen schwierig zu arrangieren. Jedenfalls sind sie noch nie vorbeugend vorgenommen worden, also zur schlichten Aufmöbelung einer ohne dies schon guten Regierung. Im Gegenteil, weil solche Maßnahmen hierzulande so außerordentlich schwierig sind, muss sich schon ein außerordentlicher Krisendruck aufgebaut haben, bevor der Kanzler wirklich personalpolitisch handeln kann. Mit anderen Worten, in Bonn sind Regierungsumbildungen viel mehr Ausdruck einer Krise als ein Mittel zur Krisenbehebung. Wenn also Kabinettsumbildungen seit jeher Notoperationen gleichen, denken wir nur an Helmut Schmidt, der 1982 auch kurz nach Ostern sein Kabinett umbaute und schon im Herbst gestürzt wurde, dann muss ihr Ergebnis schon sehr überdurchschnittlich eindrucksvoll aussehen, wenn damit politisch etwas Gutes bewirkt werden soll. Unter dieser Perspektive lassen sich sehr einfache Fragen formulieren. Wer ist aus dem Kabinett entlassen worden? Wer ist nicht entlassen worden? Wer ist dem Kabinett beigetreten? Wer ist nicht ins Kabinett gegangen? Mit anderen Worten, wie nehmen sich die Umbesetzungen per Saldo aus? So gesehen wirkt das Ergebnis ziemlich schade. Rupert Scholz entlassen, diese Entscheidung war wohl politisch nötig, wird aber durch zwei Umstände ganz entwertet. Zum Ersten musste der Kanzler damit einräumen, dass er höchstpersönlich bei der Berufung von Scholz einen krassen Fehlurteil aufgesessen war. Zum Zweiten wirkt es fatal, dass Scholz ein Mann nachfolgen soll, der eben als Finanzminister und als Chef einer CDU-Landespartei jeden Glanz verloren hat. Dass Oskar Schneider das Wohnungsbauministerium räumen musste, dass er durch eine Frau ersetzt wurde, deren Namen heute noch kaum jemand auswendig weiß, dies bleibt in der politischen Wirkung vorerst ziemlich neutral. Dagegen, Heiner Geißler geht nicht ins Kabinett. Jeder spürt, hier hält sich jemand in Reserve für den Tag, wo es Leute braucht, nicht die Minister, sondern den Kanzler auszutauschen. Die krisenverlängernde Wirkung dieser Regierungsumbildung hätte sich nur abfangen lassen und dann als Maßnahme auch insgesamt erübrigt, wenn der Kanzler eine überzeugende Kurskorrektur mit einer zukunftsträchtigen Kursvorgabe verbunden hätte. So aber wirkt das Hin und Her um die Wehrdienstdauer, die Quellensteuer, um Wackersdorf nur weiter in die gleiche Richtung. Die Regierung weiß nicht so recht, was sie will. Sie spürt nur, die Wähler wollen etwas anderes. Und dazwischen sucht die Koalition einen schlingernden Mittelweg. Den einen gefällt die Korrektur in der Sache nicht. Und jene, die in der Sache schon immer Korrekturen gefordert haben, finden das Verfahren, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, demoralisierend. Wir alle kennen das Kreiselspiel aus unserer Kindheit. Wenn der Kreisel an Fahrt verlor, konnte man ihn mit der Peitsche neuerlich in Schwung versetzen. Wenn der Kreisel aber erst einmal ins Trudeln geriet, war es zu spät. Jeder weitere Peitschenhieb hätte ihn endgültig umgelegt. Wie im Spiel, so in Bonn. Nach der Europawahl am 18. Juni sehen wir weiter. Bei den Krawallen wurden nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur 130 Polizisten verletzt. Ungewiss ist, ob es einen Zusammenhang mit den Studentendemonstrationen der letzten Tage in Peking gibt. In der Millionenstadt Xi'an versammelten sich mehrere tausend Demonstranten und riefen, nach amtlichen Angaben, Parolen gegen die Regierung. Sie stürmten die Gebäude der Provinzregierung, des Gerichts und der Staatsanwaltschaft und legten mehrere Brände. Ein ausländischer Touristenbus wurde mit Steinen beworfen, dabei gingen Fensterscheiben zu Bruch. Ausländer wurden aber nicht verletzt. Die Randalierer stürmten auch viele Geschäfte, plünderten sie und zündeten sie an. Angaben über die Höhe des Sachschadens gibt es noch nicht. Ausschreitungen wurden auch aus der südchinesischen Provinzhauptstadt Changsha gemeldet. Auch dort gab es Verletzte und hohen Sachschaden. Auch dort wurden Geschäfte geplündert und verwüstet. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest. Pakistan hat nach Darstellung der New York Times entgegen allen Dementis doch entscheidenden Einfluss auf die Rebellen in Afghanistan. Die Zeitung berichtete heute, der Befehl für den Angriff auf die Stadt Jalalabad vor 7 Wochen sei auf einer Sitzung hoher Regierungsbeamter in Islamabad gegeben worden. Daran nahm nach Angaben der Zeitung auch der amerikanische Botschafter teil. Im eingekesselten Ostbeirut demonstrieren die Christen, dass ihr Widerstand nicht gebrochen ist. Vor dem Präsidentenpalast in Babda haben sie sich versammelt und fordern Syrer raus. Trotz wochenlanger Bombennächte ohne Wasser und Strom lassen sie ihren Kommandanten General Aoun hochleben. Unser Blut opfern wir für dich, rufen sie. Doch ihre Situation ist hoffnungslos. Die Fluchtwege sind nahezu abgeschnitten. Deshalb hat das geistliche Oberhaupt der Maroniten im Libanon, Patriarch Sfeir, jetzt zur Mäßigung aufgerufen. Er erklärte, es müssen noch andere Lösungen geben als die Sprache der Kanonen. Eine klare Warnung an General Aoun aus dem eigenen Lager. Der Hafen von Junye, nördlich von Beirut, Ziel der Syrer. Immer wieder wird das Abfertigungsgebäude aus den Bergen mit schwerer Munition bombardiert. In den Gefechtspausen drängen sich Tausende in der vagen Hoffnung, eine Überfahrt nach Zypern zu ergattern. Die Patrouillenboote der libanesischen Armee helfen beim mühsamen Übersetzen während der Nacht. Denn die Fähren werden beschossen, können meist nur kurz oder gar nicht anlegen. Glücklich sind jene, die schließlich auf das völlig überladene Schiff geschafft haben. Für die Zurückgebliebenen geht die Belagerung weiter. Zu blutigen Zusammenstößen kam es auch heute wieder in den israelisch besetzten Gebieten. Im Gazastreifen erlitten mindestens 24 Palästinenser Schussverletzungen, als die israelische Armee in mehreren Ortschaften und Flüchtlingslagern Demonstranten auseinandertrieb. Ein 10-jähriger Junge schwebt nach einem Kopfschuss in Lebensgefahr. Hans Kirchmann aus Tokio. Die Seifenopern und Samurai-Epen stoppten, auf den Straßen wurden Extrablätter verteilt, alle Medien verkündeten fast jubilierend den Rücktritt Takeshitas. Er war der bislang unbeliebteste Regierungschef Japans. Auf sein Konto gehen der missglückte Plan, das heillos verstopfte Tokio durch Aussiedlung von Behörden zu sanieren und der Provinz mehr Eigenständigkeit zu geben. Ferner das Begräbnis des Kaisers Hirohito, das als organisatorisch geglückt gilt, doch wohl auch jeder andere hätte bewerkstelligen können. Ferner eine Steuerreform, die von den Ärmsten nimmt und den Zorn aller Insulaner erregt. Endlich die unendliche Geschichte der grauenvollen Verstrickung von Geld und Politik. 17 hochrangige Politiker haben Vorzugsaktien oder Spendengeld durch den Kommunikations- und Immobilienmulti Rekrut erhalten und 150 gesellschaftlich wichtige Persönlichkeiten dazu. Dem Verdacht der Käuflichkeit wollte sich Takeshita durch Versprechen auf Reformen und immer neue Lügen entziehen. Am Ende glaubten ihm nur noch 3,9% der Bevölkerung, die müssen wohl zu seinem Familienclan gehören. Der Regierungschef war restlos unten durch, als am Wochenende bekannt wurde, er habe nicht nur die schon eingestandenen 2 Millionen Mark von Rekrut erhalten, sondern dazu noch einen Sonderkredit in Höhe von 700.000 Mark. Mit seinem festgefrorenen, einen totalen Mangel an Schuldbewusstsein zeigenden Lächeln trat er dann vor die Kameras und entschuldigte sich. Doch bevor er wirklich zurücktritt, geht er auf eine 9-tägige Tournee durch asiatische Nachbarstaaten. Auch will er vorher noch den Regierungshaushalt verabschieden. Doch die Beratungen darüber werden von der gesamten Opposition blockiert, die gern den Amtsvorgänger Nakasone zu dessen Rolle im Bestechungsskandal befragt hätte, was dieser auf keinen Fall will. Wo käme man denn dahin, wenn sich jeder Politiker im Reichstag befragen lassen würde? Nicht jeder an der Spitze der seit 35 Jahren regierenden Liberaldemokraten hat gemerkt, dass es längst nicht mehr um die Krise eines Mannes, sondern um den Verfall der Partei geht. Wer soll Takeshita nachfolgen? Der 75-jährige zuckerkranke Ito, der nur ein kurzes Interregnum leisten kann, der frühere Premier Fukuda, der auch schon 84 zählt, es kommt wie immer. Alte Männer bestimmen einen aus ihrer Mitte, Parteivorsitzender zu werden. Der ist dann zugleich Regierungschef. Man erfährt nie, wer da gewählt hat. Keine Bürger, keine Parteimitglieder, keine Delegierten. Das alles hat mit Demokratie nichts zu tun. Und darauf zielt der Widerstand jüngerer Abgeordneter, denen jedoch zur Stunde gehorsam noch die erste japanische Bürgerpflicht ist. Im Sommer sind Oberhauswahlen fällig, doch es kann sein, dass auch der Termin für die wichtigen Unterhauswahlen vorgezogen werden muss. Die Opposition sieht ohnehin nur darin eine Chance, das Vertrauen der Bürger in den Staat wiederherzustellen. Aber es ist nicht alles Politik, was nun gefragt ist. Die Staatsanwälte ermitteln weiter. Die Vermischung von Politik und großem Geld ist auch in Japan oft ein Verbrechen. Japans Regierungschef ist heute über eine Affäre gestürzt, die komplizierter als das amerikanische Watergate, abgründiger als die Bonner Spendensaga und verkommener als das Treiben von Nippons berüchtigten Gangstersyndikaten ist. Mit dem Multiunternehmen Recruit verbindet sich nur am Anfang der Story der Verkauf von Vorzugsaktien an rund 150 Personen aus dem Kreis und Dunstkreis der politischen Macht. Aber der Skandal weitete sich rapide aus und gewann fast täglich neue Dimensionen. Um die Spendengesetze zu umgehen, so lernten die Japaner, organisierten die Politiker Wahlpartys, zu denen sich die Konzerne drängten. Millionen und abermals Millionen wurden für Eintrittskarten ausgegeben. Politiker und Staatsbeamte erwiesen den Firmen Gefälligkeiten, weihten sie in Stadtplanung und andere Projekte ein, ließen sie Einfluss auf alles, auf die Gestaltung von Schulbüchern, wie auf eine Steuerreform nehmen, die seit Anfang April wirklich alle Bürger empört und die das Geld von den Ärmsten nimmt. Eine Hand wuscht die andere, die da oben wurden zu Superreichen und der Staat wurde zum Selbstbedienungsladen für jeden, der an der Macht saß. Ja. Im neuen Gangsterkrieg von Neapel geht es um Bauaufträge im Wert von etwa 600 Millionen Mark. So viel soll das bei Neapel geplante Euro Disneyland kosten. Stellvertretend für die Bauunternehmer liefern sich Clans der Camorra, also so etwas wie die Mafia, blutige Gefechte. Ein Toter pro Tag ist die Regel. Manchmal sind es auch mehr. In ihrem förmlich von Geschossen durchsiebten Wagen wurden vier Gangster des Cutolo-Clans erschossen. Die Männer waren 26 bis 30 Jahre alt gewesen. Ein Kommando von mindestens 10 Killern hat dem Camorra-Boss Michele D'Alessandro aufgelauert. Drei seiner Leibwächter wurden erschossen. D'Alessandro kam mit mehreren Schüssen ins Bein davon. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Gangsterboss war samt Leibwächtertruppe mit Motorrädern unterwegs. Er kam mit dem Leben davon, weil die Maschine auf ihn fiel und ihn vor den Kugeln schützte. Zum Schluss noch eine Meldung vom Sport. Geknickt und deprimiert schlichen heute unsere Eishockey-Cracks in Schweden vom Eis. Im letzten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft waren sie auch gegen Finnland mit 1:3 untergegangen. Und so melden die Agenturen, erlitt die Freiheit heute auch einen Rückschlag. 45 Teilnehmer einer Demonstration, auf der den Toten in Georgien gedacht worden war, wurden zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Demonstrationen werden jetzt auch schon seit fast zwei Wochen aus dem anderen kommunistischen Großreich gemeldet. Seit dem Tode Hu Yaobangs am 15. April demonstrieren chinesische Studenten. Der ehemalige Parteichef galt als die treibende Kraft der Reformer und wurde 1987 abgelöst, wohl auch, weil er angeblich nicht hart genug auf damalige Studentenproteste reagiert hatte. Die abermaligen Unruhen haben inzwischen ein Ausmaß angenommen, das die Partei von einer geplanten Verschwörung sprechen lässt. Unser Beobachter in Peking ist Ludwig Tam. Schwere Drohungen der Staatsmacht gegenüber den Studenten und deren Absicht, trotzdem morgen zu demonstrieren, kennzeichnen die gegenwärtige Lage in Peking. An den größten Lehranstalten und etlichen anderen Hochschulen in der Hauptstadt wurde der Vorlesungsboykott auch heute beachtet. Dagegen waren deutlich weniger Studentengruppen in der Stadt zu sehen, die für ihre Anliegen werben und Geld sammeln. Das zentrale Blatt der Kommunistischen Partei fährt heute schwere Geschütze auf. In einem Leitartikel, den alle anderen Zeitungen ebenfalls veröffentlichten, heißt es, im Schatten der Trauer um Hu Yaobang hätte eine Handvoll von Leuten mit unlauteren Motiven versucht, den Schmerz der Studenten zu Unruhen zu missbrauchen. Ihr Zweck sei, den Geist des Volkes zu vergiften, nationalen Aufruhr zu schüren und die politische Einheit der Nation zu sabotieren. Dies sei eine geplante Konspiration mit dem Ziel, die Führung der Partei und das sozialistische System abzuschaffen. Und schließlich, wenn man der Unruhe freien Lauf ließe, werde das Land in ständige Unrast getrieben und ehrliche Bemühungen um Reformen und den Bau eines wohlhabenden Chinas würden in nichts zerrinnen. Der offizielle Studentenverband hat eine Verlautbarung veröffentlicht, in der er darauf aufmerksam macht, dass alle Komitees, Vorbereitungsgruppen, unabhängige Vereinigungen und wie sich die spontan in den letzten Tagen gegründeten Studentenorganisationen sonst noch nennen, illegal seien. Er ruft alle Studierenden auf, sich so zu verhalten, wie es die Interessen des Staates verlangten, sich um die kommunistische Partei zu scharen, Stabilität und Einheit zu wahren und eine vernünftige und realistische Haltung einzunehmen. Solcher Realismus bringt wohl den einen oder anderen Studentenvertreter zu der Meinung, etwaige Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz, also am Platz des himmlischen Friedens, würden nicht zustande kommen. Längst kursiert das Gerücht, tausende von Polizisten seien zusammengezogen worden, um alle als illegal betrachteten Demonstrationszüge der Studenten zu unterbinden. Deshalb ist auch davon die Rede, dass morgen Studenten anderer Hochschulen lediglich zur Peking-Universität zu einer gemeinsamen Demonstration marschieren. Die Mitglieder der als ungesetzlich erklärten provisorischen Organisationsgremien wiederum zeigen sich erzürnt über die Unterstellungen der Parteizeitung. Sie verlangen nach wie vor eine Diskussion mit Vertretern der Führung, objektive Berichterstattung, Aufhebung des Demonstrationsverbotes und dann eben die Berücksichtigung ihrer politischen Forderungen wie Demokratie, Pressefreiheit, Unterdrückung der Korruption und vieles mehr. Freilich ist nicht zu übersehen, dass sich die vielen Komitees und Grüppchen bis jetzt um Forderungen und Ziele streiten, selbst um einzelne Personen in ihren Vorständen. Die einen beispielsweise verlangen den Rücktritt von Ministerpräsident Li Bran, andere wollen mit ihm reden. In Betrieben und Fabriken ist eine Kampagne angelaufen, die die Arbeiter und Angestellten davor warnt, mit Studenten Kontakte aufzunehmen oder Studentenvertreter auf dem Gelände agitieren oder Flugblätter verteilen zu lassen. Auch die Arbeiter scheinen sich den Aktionen der Studenten anzuschließen, die durch den Tod des reformwilligen früheren Parteichefs Hu Yaobang am 15. April ausgelöst worden waren. Wie unser Korrespondent in Peking, Ludwig Tam, beobachten konnte, scheinen auch die heutigen Demonstrationen friedlich zu verlaufen. Sie marschieren, marschieren, marschieren trotz aller Verbote. Am frühen Vormittag verließen Tausende und Abertausende von Pekinger Studenten ihre Universitäten und Hochschulen und bewegen sich in langen Zügen durch die große Umgehungsstraße dem Zentrum der Stadt zu. Und die Pekinger säumen zu Hunderttausenden diese Straßen, stehen auf Überführungen und spenden den Studenten laut Beifall. Man reicht ihnen Essbares, Getränke, Eis, zuweilen auch einen Geldschein. Hoch leben die Studenten, wird da gerufen, und lang lebe die Verständigung. Das ist es, wofür die Studenten werben. Friedlich eine Petition überreichen, mit der Führung reden, keinen Krawall. Wir sind sich gegen die kommunistische Partei, ruft dieser junge Student durch ein Megafon der Menge von Umstehenden zu. Wir wollen keinen Umsturz, wir wollen keine Gewalt, wir wollen friedlich unsere Wünsche darlegen. Auf der großen Umgehungsstraße, die um das Zentrum herumführt, ist jeglicher Verkehr zusammengebrochen. Tausende von Radfahrer und Fußgänger begleiten die Züge der Studenten. Die haben sich selbst Ordner geschaffen. Sie halten sich an den Händen und schirmen ihre Kommilitonen gegen Ungerufene ab, die sich vielleicht als Provokateure in ihre Reihen mischen könnten und den Sicherheitsbehörden einen Vorwand lieferten, einzugreifen. Die Abzweigungen dieser großen Ringstraße sind von unbewaffneten Polizisten abgeblockt, die sich unterhakt haben. An der Kreuzung hat die Polizei einen Lautsprecherwagen geparkt, der immer wieder warnt. Wir müssen die Einheit und Stabilität sichern. Das ist eine verbotene Demonstration. Bürger, haltet euch an die Gesetze. Gestern waren 10.000 Pekinger Parteisekretäre in die große Halle des Volkes bestellt worden. Der Sekretär des städtischen Parteikomitees Li Xinming, der auch Mitglied des Politbüros der KP Chinas ist, warnte, dass man die illegale Demonstration entsprechend den Gesetzen behandeln, also zerschlagen werde, und rief alle Funktionäre auf, ihre Kinder davon abzuhalten, mit den Studenten zu demonstrieren. Bis Mittag kam es kaum zu nennenswerten Zwischenfällen. Der Tiananmen-Platz, Ziel der Demonstrationszüge, ist abgeriegelt. Bis zur Stunde ist noch unklar, wie sich die Studenten entscheiden werden. Vom Studio des Pekinger Funkhauses jedenfalls aus sind ihre Fahnen und Transparente deutlich zu sehen. Chinas Führung hat als eine der Bedingungen für eine Aussöhnung mit Moskau den sowjetischen Abzug aus Afghanistan gefordert. Die Zügel jetzt aber in die Hand genommen, noch bin ich der Kanzler. Wird da was wird in Bonn nun wieder frisch aufgaloppiert. Der Morgenluft wird dann in Opposition zum Trotz. Helmut Kohls Kraftanstrengung, zweiter Teil nach der jüngsten Kabinettsumbildung. Wie will er es machen? Welche Politik steht an für die restlichen Monate bis zur Bundestagswahl 90? Regierungserklärung heute im Bundestag und Debatte. Wir haben ein bisschen sortiert, fassen anhand der Aussagen von Kohl und Oppositionschef Vogel zusammen. Korrekturen waren notwendig, hatte der Kanzler eingeräumt. Politik müsse wieder bürgernäher werden. Korrekturen wo, Initiativen welche, Kursneubestimmung Nummer 1. Die jüngsten Wahlerfolge der Republikaner. Was tun gegen Stimmenfang von rechts? Die Wahlen dieses Jahres haben in bedrückendem Ausmaß Parteien am rechten und linken Rand gestärkt. Dies muss für die demokratischen Parteien Anlass sein, sich selbstkritisch zu fragen, ob sie etwas übersehen, falsch eingeschätzt oder vernachlässigt haben. Jetzt steht viel auf dem Spiel, denn Freiheit, Wohlstand und sozialer Ausgleich haben keine Zukunft, wenn Radikale das Sagen haben. Wir werden den Radikalen von links und rechts nicht unsere Republik überlassen. Wir haben gehört, dass Sie keinesfalls mit der NPD oder den sogenannten Republikanern zusammenarbeiten wollen. Das ist gut. Aber um uns vollständig zu überzeugen, Herr Bundeskanzler, müssen Sie diejenigen in Ihren eigenen Reihen zum Schweigen bringen, die, und nun kommen lauter wörtliche Zitate, sagen, die sogenannten Republikaner hätten in ihrem Programm nichts Neues erfunden, sondern das meiste bei ihnen abgeschrieben. Ein Wort, Kollege Dregger, das aus Ihrem Munde zu hören ich sehr bedauert habe. Oder die sagen, die sogenannten Republikaner seien zumindest grundsätzlich koalitionsfähig. Und zu meinem Erstaunen hat nach der Rückkehr von den Agrarpreisverhandlungen auch Herr Kiechle sich an dieser Diskussion beteiligt. Über Massenarbeitslosigkeit. Hilfe soll es geben, vor allem für Langzeitarbeitslose. Solidarität und ökonomische Vernunft gebieten es, unsere Anstrengungen auf die Langzeitarbeitslosigkeit zu konzentrieren. Das heißt konkret, wir werden die Bundesanstalt für Arbeit durch zusätzliche Mittel in